Oh, refuses dein Mann. Eurovision, du rufst dir und gib dir bei Elata. Ich habe sie nicht an, ich habe sie nicht an, ich habe sie nicht an. Entre mí y los ficheros, sino más en la colección. Dios es tan mal. Hoy no va a ser todo fácil. Alguien te va a delatar.